mit offenen Mündern, staunen wir uns satt, zieht das Leben vorbei. Doch mit einem Male stehen wir mittendrin, mitten auf der Bühne der Angst. Und die Besserwisser lauern im Parkett. Na los, zeig, was du kannst. Und ein anderes Maß trennt den Ernst und den Spaß. Das musst du sehr bald schon sehen. Deine Schonzeit ist um, also hänge nicht rum. Versuch, deinen Weg zu gehen. Versuch, deinen Weg zu gehen.